Ich trete vor die Tür und wieder denk ich mir, welch ein grauenhafter Tag, langweilig wie in einem Sarg. Probier ich was Neues oder bleib ich besser hier? Vielleicht bereue ich es nachher. Seit vielen Jahren und noch viel mehr Tagen steh ich vor der Dunkelheit, vor diesem Wald und vor der Wahl, zu gehen oder weiter zu warten. Ich bin bereit. Zu allem und doch zu vor allem sehe ich nicht, außer der Tiefe dieses Waldes, ein dunkler Punkt am hellen Firmament, der sich langsam, so langsam in meine Netzhaut brennt. Und dann sehe ich plötzlich, wie mein Körper in diesen dunklen Wald rennt. Ich lauf ihm hinterher. Ich kann nicht mehr, meine Beine sind so schwer und plötzlich bleibt alles stehen und ich kann es sehen. Ein helles Leuchten geht von meinem Körper, ich finde wieder in meinen Körper hinein und vor mir entsteht Stück für Stück ein Haus. Ich spür meine Gedanken nicht mehr, das kann doch gar nicht sein. Das Haus zieht mich in sich ein, es zieht mich in sich hinein, es zieht mich in sich hinein. Das Haus zieht mich in sich ein, das Haus zieht mich in sich ein. Es zieht mich in sich hinein, es zieht mich in sich hinein. Das Haus zieht mich in sich ein. Das Haus zieht mich in sich ein. Es zieht mich in sich hinein, es zieht mich in sich hinein. Das Haus zieht mich in sich ein.